Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer of a Podcast. Dieses Mal im Angebot Rogue One, a Star Wars Story. The Toffer of a. Jyn Erso, Cassian Andor, K2SO, Chirrut Imbe, Baze Malbus, Orson Krennic, Saw Gerrera, Bodhi Rook, Galen Erso. Das klingt, als wenn ich eine neue Fremdsprache per Duolingo gelernt hätte, ist aber nicht der Fall, sondern das sind die Charaktere und Namen von diesen im neuen Star Wars Film. Das ist nun das erste Spin-off im Star Wars Universum im offiziellen. Das erste Mal, dass es eben sich nicht um einen Episodentitel handelt wie bisher. Und dieser Film erzählt in ganz groben Zügen die Geschichte, wie die Rebellen die Baupläne zum ersten Todesstern in die Hände bekommen haben. Da kann man auch an dem Satz schon erkennen, also das nehme ich auch an, dass alle Leute, die sich das jetzt hier anhören, in gewisser Weise ein bisschen Ahnung von Star Wars haben, beziehungsweise einfach nur schon die anderen Filme gesehen haben. Das hilft hier schon sehr, wenn man ein bisschen den Kontext zu diesem Universum hat und was genauso darin passiert ist. Der Film steht schon auf seinen eigenen Beinen, aber er erzählt eben die Vorgeschichte zu Episode 4, zum allerersten Star Wars Film, der damals noch in Deutschland einfach nur Krieg der Sterne hieß, bevor es mit diesen Zusatztiteln und den Episodennummern losging. Und eben, es geht um eine kleine Truppe von Rebellen, die diese Pläne eben klauen wollen für eben den Rest der Rebellion, um den Todesstern zu zerstören. Jeder weiß, wenn er Krieg der Sterne gesehen hat, wie dieser Film ausgeht im Grunde. Also eben, ich formuliere ja die Sätze auch schon so. Also es ist ja klar, dass diese Pläne letzten Endes von den Rebellen erbeutet werden. Und jetzt könnte man natürlich meinen, dass dieser Film dann keine Überraschungen mehr bietet, wenn man das Ende in gewisser Weise schon kennt. Das finde ich eigentlich eher nicht. Es war generell der Star Wars-Film, auf den ich mich mehr gefreut habe, wenn man jetzt die neuen Teile mal sich anguckt, die eben Disney jetzt entwickelt. Episode 7 hatte ich auf jeden Fall auch Bock drauf, auch der hatte starke Momente, aber es gab irgendwie den Moment, spätestens ab den ersten Trailern, da hatte ich auf Rogue One, wenn ich das jetzt so selber im Nachhinein betrachte, mehr Lust, als ich auf Episode 7 damals hatte. Nicht unbedingt, weil ich sage, okay, das erzählt eine Geschichte, die ich schon irgendwie ein bisschen kenne und es spielt mehr noch in Bezug auf die Teile, die wir eben alle schon seit Jahrzehnten gesehen haben, immer wieder. Sondern das, finde ich, hat eigentlich Episode 7 viel mehr gemacht. Also das hat sehr viel mehr sich darauf verlassen, was wir alle kennen. Allein schon dadurch, dass es eben die alten Figuren wieder hervorgeholt hat. Und das hat eben Rogue One nicht. Es sind alles komplett neue Figuren. Die Hauptfigur ist eben Jyn Erso, gespielt von Felicity Jones, die den meisten wahrscheinlich aus Die Entdeckung der Unendlichkeit bekannt sein könnte. Das war der Film über Stephen Hawking vor, glaube ich, 2 Jahren. Wo Eddie Redmayne verdient oder unverdient seinen Oscar dafür gewonnen hat. Das lasse ich mal dahingestellt. Und sie wird eben begleitet von einer kleineren Truppe von Rebellen. Cassian Andor ist einer von denen. Das ist gespielt von Diego Luna, Schauspieler, den ich nicht so gut kenne. Also ich habe mal seine IMDb-Seite angeschaut und kannte 1-2 Titel, in denen er war. Aber ich konnte mich nicht mal bewusst an sein Gesicht in diesen Filmen erinnern. Also für mich ein neues Gesicht insofern. Donnie Yen spielt noch mit, das ist jemand, der den meisten wahrscheinlich bekannt ist als Ip Man, also ist ein Martial Arts Meister wirklich und hat darauf sehr stark seine Karriere aufgebaut und spielt hier eine kleinere Nebenrolle. Mads Mikkelsen ist noch dabei, der den Vater von Jyn Erso spielt. Forrest Whitaker, Ben Mendelsohn, also ein Schauspieler, den ich sehr, sehr gern sehe, der auch jetzt mittlerweile ziemlich ins Rampenlicht langsam kommt, hat in den letzten Jahren eher in so Indie-Filmen mitgespielt wie The Place Beyond the Pines, Killing Them Softly, beide Sachen, die ich sehr empfehle, die ich sehr, sehr gut fand. Und er ist auch in der Netflix-Serie, ist er noch mit drin. Und das ist ein guter Schauspieler, der spielt hier auch den klaren Widersacher Orson Krennic. Ist einfach schon mal ein cooler Name, kann man schon mal so sagen. Und der spielt so eben den leitenden Bösewicht dieses Teils, was das Imperium angeht. Und eben in einigen Nebenrollen dann eben Leute wie Forrest Whitaker oder Mads Mikkelsen. Und ja, auch 1-2 Cameos vielleicht, die man dann aus anderen Star Wars-Teilen kennen könnte. Aber im Grunde dreht es sich um eine sehr kleine Truppe, das sind glaube ich 7 Personen oder so, die eben diese Pläne für den Todesstern erbeuten wollen. Was kann man jetzt noch ansonsten zu Star Wars Rogue One sagen, ohne da jetzt was zu spoilern? Denn wenn ich spoilern sollte, werde ich das vorher ganz klar formulieren und da machen wir einen klaren Schnitt dann, damit ich niemanden den Spaß von diesem Film vorwegnehme. Zu den Pros und Kontras, die man eben spoilerfrei erzählen kann, Absolut erster positiver Punkt ist auf jeden Fall der Look und die Optik dieses Films. Man hat sich klar an den alten, an den originalen Teilen von Star Wars orientiert. Also man braucht hier nicht die Angst haben, dass man komplette Greenscreen-Aufnahmen bekommt, sondern es wird viel mit Location gedreht und auch eben die ganze Optik des Films. Also es sieht so aus, wie man es aus den alten Star Wars-Teilen kennt. Alles sieht dreckig aus, schmutzig, benutzt. Und eben, es spielt eben zu einer Zeit, wo eben das Imperium absolut am höchsten Punkt seiner Macht angelangt und deswegen ist auch alles schon sehr heruntergewirtschaftet so. Und das ist, finde ich, super toll, wie man das schön wieder mit einbezogen hat. Ja, ähnlich wie bei Episode 7 hat man es auch hier hinbekommen, also der Regisseur Gareth Edwards in diesem Fall, dass man eben tatsächlich viele praktische Sachen hernimmt. Natürlich gibt es großartige und spektakuläre Effekte, die am Computer entstanden sind, aber man hat schon auch immer wieder echte Sets drin und sogar echte Kreaturen wieder, die rumlaufen in Kostümen. Es hat einfach was anderes, wenn ich etwas tatsächlich vor mir habe. Und das hat man zum Großteil hier auch sehr, sehr schön umgesetzt und mit eingesetzt. Ja, was man auf jeden Fall auch noch sagen muss, und das war auch der Hauptpunkt, warum ich mich auf diesen Film mehr gefreut hatte als auf Episode 7, war, dass diese Story einfach etwas Düsteres hat. Und man kann auch hinterher jetzt sagen, unterm Strich, dass der Film und die Macher sich getraut haben, was Düsteres zu erzählen und eine Geschichte, eben wir wissen alle, wie diese Geschichte ausgeht, also eher eine hoffnungsvolle Anekdote da, könnte man meinen, aber letztlich ist dieser Film doch recht dunkel und es ist sehr deprimierend auch an manchen Stellen, eben dadurch, wie der Film auch optisch aussieht und eben was für eine Handlung er auch letzten Endes erzählt. Und ich finde gut, dass man das sich getraut hat, gerade wenn man jetzt denkt, dass es ein Film ist oder jetzt ein Franchise ist, das jetzt in den Händen von Disney liegt. Eine Firma, die absolut darauf bedacht ist, dass möglichst alle ihre Filme gucken, denn es geht hier um sehr, sehr viel Geld und man will so viel Geld wie möglich machen. Und trotzdem hat man sich getraut oder hat es zugelassen zumindest, dass dieser Film die düsteren Kapitel von Star Wars jetzt mal erforscht und düsterer als ja fast alle anderen Teile. Also vielleicht könnte man es noch mit am ehesten mit Episode 3 vergleichen, wo es auch recht ja, bitter an einigen Stellen wird und recht brutal. Und damit könnte man es vielleicht noch am ehesten vergleichen, aber ansonsten steht der Film auch sehr auf seinen eigenen Beinen. Also natürlich zollt er auch Tribut an die anderen Star Wars-Teile, das macht jeder einzelne Teil. Und ich finde es aber hier besser gelöst als in Episode 7, es ist dezenter. Es gibt ein, zwei Stellen, die sind auch sehr, sehr offensichtlich, aber so im Gesamten und was die Handlung angeht und auch zu dem Zeitpunkt, wo sie spielt, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass man hier extrem irgendwie immer wieder mit einem Zwinkern Richtung Zuschauer blickt und sagt, hey, guck mal das und guck mal das, kennst du das nicht auch noch? Sondern es ist immer sehr dezent, manchmal sogar so dezent, dass es auch mir erst aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe oder teilweise auch mir dann angeguckt habe, was so andere Leute zu diesem Film sagen. Es sind mir auch einige Stellen dann erst in Erinnerung gerufen worden. Ja, stimmt, das war ja auch was. Also das finde ich sehr gut, dass man das hier ein bisschen dezenter gehalten hat und trotzdem eben ein paar schöne Stellen und Anekdoten, da wo sie auch hinpassen. Und ein weiterer Pluspunkt ist auf jeden Fall natürlich die Effekte. Also eben abseits auch der praktischen Sachen, die man gemacht hat. Die Effekte sind natürlich, wie sollte man es anders erwarten, bei ILM und eben an sich jetzt bei den neuen Star Wars-Produktionen absolut auf der Höhe ihrer Zeit. Also man hat hier das auch sehr effektiv genutzt. Also wer die Trailer gesehen hat, das nehme ich jetzt auch mal an, dass man hier die Trailer gesehen hat. Die sind nämlich auch sehr gut bei diesem Film gewesen. Und spoilern im Grunde nichts, weil eben die Handlung eh auch in gewisser Weise bekannt ist. Jedenfalls, wer die Trailer gesehen hat, hat auch gesehen, dass gewisse Maschinen zum Beispiel wieder vorkommen aus alten Star Wars-Filmen, also die Walker, die aus Episode 5 auf Hoth dann rumgelaufen sind, die AT-ATs oder AT-ATs, wie man auch immer das bezeichnen möchte. Und Gareth Edwards als Regisseur hat es hier sehr gut hinbekommen, diese Größenverhältnisse auch wieder schön zu inszenieren. Auch den Todesstern, den man natürlich in diesem Teil sieht, dass das alles wieder so groß und übermächtig wirkt. Also das hat man hier auch wieder sehr, sehr gut hinbekommen. Weil man sieht das Ganze oft aus der Perspektive von einzelnen Menschen und das wirkt dann auch einfach etwas ja, erdrückender, das Imperium dadurch. Und an sich hat man hier auf jeden Fall in gewisser Weise einen ganz anderen Ton gewählt als allen anderen Teilen. Das Düstere hängt damit auch zusammen, denn dieser Film ja, vertritt vor allem das Wort Wars in Star Wars, weil dieser Film ist ein Kriegsfilm. Es geht sehr, sehr heftig zu, es ist sehr, sehr viel Action und sehr viel Geballer an manchen Stellen, aber es ist sehr, sehr gut inszeniert, deswegen hat es mich nicht gestört. Ich bin normalerweise kein Fan von sinnlosem Rumgeballer oder so in der Art und hier war es überhaupt nicht schlimm. Also es waren toll inszenierte Szenen, es waren auch Szenen, bei dem man dann den Überblick trotzdem behalten hat, obwohl das Chaos von so einem Krieg auch gut dargestellt wurde. Und trotzdem wusste ich noch, okay, wo sind meine Hauptfiguren, auf wen muss ich jetzt achten und wo passiert eigentlich was? Und das hat man alles sehr, sehr gut miteinander verwoben. Und ja, eben, wie im Trailer schon sichtbar, kann man auch sagen, es ist eben kein Film, kein Star Wars-Film der Jedis oder der Sith oder was auch immer. Es geht hier um normale Menschen, in Anführungszeichen, die eben einfach auf dem Boden sind und ja, mit ihren Laserwaffen rumballern. Also insofern fühlt es sich schon deutlich eher an wie ein natürlicher Kriegsfilm. Natürlich eben mit dem Star Wars-Feel und Style dazu. Aber all das waren auch Sachen, wo ich sage, okay, das sind teilweise sehr neue Dinge. Man hat hier neue Sachen ausprobiert. Natürlich ist Star Wars ein Universum, was so großes wirkt eben. Es ist ein ganzes Universum und eine ganze Galaxie. Und trotzdem sind Star Wars-Geschichten an sich immer sehr einfach und simpel. Also gerade auch immer die Fans, die alten Teile so verteidigen und sagen, oh, das waren die richtig guten. Man muss mal ehrlich sagen, das waren drei Filme und der erste und der dritte haben im Grunde zum Teil die komplett gleiche Geschichte. Oh, wieder eine Kampfstation, die wir zerstören müssen, wieder ein Todesstern und eben in Episode 7 ist es das gleiche wieder. Also die Geschichten werden schon sehr, sehr recycelt. Bei aller Kritik, die man an George Lucas immer wieder übt, muss man ihm tatsächlich mal zugutehalten, dass er mit Episode 1 bis 3 tatsächlich ganz neue Aspekte dieses Universums erforscht hat und eben sich nicht mehr auf dasselbe Zeug wie vorher verlassen hat. Das mögen viele kritisieren, das hat auch nicht immer funktioniert, keine Frage. Aber eben, man hat neue Sachen ausprobiert und hier tut man es auch. Eben, es baut natürlich alles auf den Todesstern letzten Endes auf, aber in diesem Teil geht es tatsächlich um einen anderen Aspekt, eine andere Konfliktstelle zwischen Imperium und Rebellen. Und das hat man alles sehr effektiv umgesetzt, meiner Meinung nach. Nun gibt es natürlich auch immer Kontrapunkte bei mir, oder meistens, es gibt nur sehr wenig Fälle, wo ich nichts zu bemängeln habe. Und in diesem Fall gibt es schon auch ein paar Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Der erste und größte Punkt ist auf jeden Fall die erste Hälfte des Films, muss man leider sagen. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr genau geguckt, wie lang das genau war. Es fühlt sich an wie die erste Hälfte. Die ist etwas langatmig. Also der Film hat am Anfang sehr viele Brüche, weil er eben all seine neuen Figuren, die wir eben alle gar nicht kennen, die alle sollen vorgestellt werden und deswegen gibt es schon immer wieder Stellen, die gebrochen sind. Wir wechseln wieder zu einem anderen Planeten und zu einem anderen Planeten und zu einem anderen Planeten und es gelingt nicht so ganz, das schön ineinander zu weben, sondern unsere Figuren kommen dann irgendwie alle zusammen auf einmal. Und deswegen war die erste Hälfte beim ersten Mal schon etwas langatmig und brüchig und das wird natürlich, wenn man diesen Film öfter sehen sollte, nicht besser werden. Und damit hängt auch etwas zusammen, in gewisser Weise eben mit diesem Start des Films und mit der Einführung dieser Figuren, denn es sind ein bisschen zu viele. Also ich habe dann so drüber nachgedacht und habe mir so dieses Rogue One Team, diese Hauptfiguren, die da zusammenarbeiten, angeguckt und unterm Strich hätte ich da locker zwei rausstreichen können und dann wären sie vielleicht nur zu viert gewesen oder zu fünft. Und natürlich hätte man die Zeit, die man dann eben sich sparen hätte können, mehr auf die Hintergrundgeschichte dieser Figuren verwenden können. Diese Figuren bekommen leider sehr wenig Background, man bekommt wenig Motivation von den meisten dieser Figuren. Ich finde, im Rahmen eines solchen Films, der eben nicht auch 3 oder 3,5 Stunden dauert, sondern 2 Stunden, 15 Minuten oder so, hat man es trotzdem ganz gut hinbekommen. Die Figuren sind trotzdem so, dass man sie anfeuert, dass man auch mit ihnen leidet irgendwo. Aber natürlich bleiben sie ein bisschen schablonenhaft. Aber auch das ist etwas, das in Star Wars nicht was völlig Neues ist. Viele werden vielleicht immer so auf Episode 7 Bezug nehmen. Ah, man hat hier sich mehr Zeit zum Beispiel für die Figur der Rey genommen. Ja, hat man auch. Aber man hat auch ganz klar am Ende von Episode 7 nicht versucht, hier eine Handlung abzuschließen wirklich. Sondern hat einfach angefangen, eine Figur zu etablieren und ist sich bewusst, dass man 2 weitere Filme hat, um dieser Figur mehr Charakter zu geben und mehr Persönlichkeit. Und hier war einfach klar, das ist eine Geschichte, das ist ein einzelner Film, da kommt auch nichts danach oder so. Und diese Figuren werden nur in diesem einen Film etabliert. Und wenn ich das dann vergleiche mit eben Krieg der Sterne zum Beispiel, da hat dann für mich eine Jyn Erso genauso viel Persönlichkeit und Komplexität wie ein Luke Skywalker im ersten Star Wars Film. Also der Unterschied ist für mich nicht gravierend unterschiedlich. Und eben 1, 2 Figuren sind auch wirklich ganz witzig. Alan Tudyk spielt einen Druiden, einen Killer-Druiden des Imperiums, der umprogrammiert wurde. Der heißt K2SO und der hat auch ein paar lustige Sprüche. Also auch da hat man auch ein bisschen das reingekriegt, ein bisschen den Humor mit einzuweben. Aber an sich gibt es schon 1, 2 Figuren, die einfach überflüssig sind, wo man sagt, okay, deren Persönlichkeit oder deren Standpunkt hätte man jetzt auch auf eine andere Figur mit vereinigen können und hätte sich dann vielleicht ein, zwei Figuren gespart. Und das ist ein bisschen schade. Auch bei den Figuren muss ich noch einen weiteren Kritikpunkt ansprechen. Und das ist Forrest Whitaker. Ich gehe nicht darauf ein, was seine Figur genau tut oder wer er genau ist. Aber er hat eine sehr anstrengende Art und Weise gewählt, seine Figur zu spielen, muss ich einfach sagen. Und zwar spricht er immer so, als wenn ihm einer die Kehle zuschnüren würde, was in dem aber nicht der Fall ist. Also er spielt schon eine Persönlichkeit, die körperlich ein bisschen angeschlagen ist. Aber ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, sich zu entscheiden, so eine ganz anstrengende Art und Weise der Sprechart zu wählen. Das ist sowohl in der deutschen als auch in der englischen Synchronisation so. Und da hätte vielleicht dann irgendwer nochmal zwischendurch sagen können, hey, Forrest, kannst du das vielleicht doch lassen, weil das muss nicht sein. Aber naja, das ist ein kleinerer Kritikpunkt, aber eben hat einen schon ein bisschen gestört und ein bisschen aus dem Ganzen rausgebracht. Aber im Großen und Ganzen sind das die Kritikpunkte, die ich erwähnen kann, ohne in Spoiler zu verfallen. Und so kann man unterm Strich auf jeden Fall sagen, Rogue One, A Star Wars Story ist ein guter Star Wars Film. Ich finde, es ist einer der besseren auch. Also es gibt auf jeden Fall Teile, die schwächer sind. Ich persönlich bin nicht der größte Fan von Rückkehr der Jedi-Ritter. Natürlich ist es der Abschluss dieser Saga gewesen, bis zum jetzigen Zeitpunkt, natürlich bis Episode 7 kam. Aber auch da sind schon starke Elemente drin, die ich sehr störend fand. Eben die Ewoks sind der Klassiker. Und an sich fand ich das Ganze auch nicht so episch. Ich finde, dass dieser Film deutlich epischer ist. Und die letzte halbe Stunde dieses Films, ohne eben zu verraten, was passiert, ist eine der besseren letzten 30 Minuten eines Star Wars-Films. Also da hat man wirklich ganz schön viele auf die Leinwand geklatscht und das meiste bleibt kleben und hat funktioniert. Und also die letzte halbe Stunde ist wirklich großartig. Und eben die erste Hälfte ist ein bisschen langatmig. Aber ja, das haben auch andere Star Wars-Filme das Problem. Also definitiv nicht einer der schwächeren Teile, sondern eher ein Teil, der gerade weil, obwohl er eben nur ein einziger Film ist und nicht den Bezug zur Skywalker-Familie hat und nicht sagen kann, oh, wir machen hier noch drei Teile mit denselben Figuren. Gerade deswegen muss ich sagen, ist er innerhalb des Star Wars-Universums einer der stärkeren Filme. Als Film als solches, und das bewerte ich natürlich auch, hat er seine Schwächen, das stimmt schon. Aber wer eben Star Wars überhaupt nur in gewisser Weise mag oder an sich auch einfach so einen klassischen Blockbuster sehen will, das ist für mich persönlich ja immer die Definition von Blockbustern gewesen. Star Wars-Filme sind einfach wirklich was, eben, sie entführen einen wirklich sprichwörtlich in eine andere Welt und sind dabei auch noch richtig gut und richtig unterhaltsam. Und ja, eben, also das kriegt auch dieser Film hin. Ist definitiv ein wenig dunkler, also. Vielleicht jetzt nicht gerade was für die sechsjährigen Star Wars-Fans. Also, vielleicht sollte man dann schon 8, 9 Jahre alt sein, so, oder vielleicht auch schon 10. Dann ist das vielleicht nicht ganz so deprimierend, das Ganze. Aber eben unterm Strich, was der Film für Probleme auch hatte, es gab viele Neudrehs, also man hat viele, viele Sachen im Nachhinein neu gedreht. Es gab Probleme mit der Musik, also irgendwie war da eigentlich ein anderer Komponist angesagt. Und dann kam Michael Giacchino am Schluss rein und hatte nur 4 Wochen, um den Film zu komponieren. Auch dafür klingt das richtig gut. Also ein schöner Soundtrack eigentlich und hat sich gut eben an John Williams rangearbeitet, der eigentlich alle Star Wars-Filme bisher komponiert hat. Und das ist der erste, wo er das eben nicht getan hat. Und trotzdem hat man einen guten Grad gefunden, was Neues zu komponieren und trotzdem dieses Star Wars-Gefühl zu erhalten und auch den Stil von John Williams, den er so geprägt hat. Und deswegen, also der Film hat definitiv mehr Vorteile für sich am Laufen als Nachteile. Guckt ihn euch an, wenn ihr Lust auf Star Wars habt, ansonsten natürlich nicht. Und hiermit ein ganz klares Spoiler-Warning. Also jetzt rede ich doch ein bisschen darüber, was in dem Film sonst noch passiert und über den größten Kritikpunkt, den ich eigentlich an dem Film habe. Also gut, die erste Hälfte war etwas langatmig, aber das, was mich am meisten in dem Film gestört hat, darüber spreche ich jetzt. Also Spoiler-Warnung nochmal. Am besten jetzt ausschalten, wenn ihr nicht wissen wollt, was noch so in dem Film vorkommt und passiert. Und zwar ist ein Riesenkritikpunkt von mir, ist eine gewisse CGI-Figur, die man gewählt hat. Ich habe ja vorher gesagt, dass die Effekte in dem Film sehr gut sind, teilweise auch sehr nahtlos übergehen und sich sehr gut vermischen mit den tatsächlich vorhandenen Dingen. Das ist auch so. Es gibt nur einen einzigen Punkt, wo es nicht wirklich gut funktioniert hat. Und das ist Tarkin. Grand Moff Tarkin ist eine Figur aus dem ersten Star Wars-Film. Den kennen wahrscheinlich die meisten dann auch, wenn sie sich das jetzt hier anhören. Und das war ja der Chef des Todessterns, der hat den Todesstern verwaltet. Und aus irgendeinem Grund hielt man es für schlau, diese Rolle, nicht nur diese Rolle, sondern auch diesen Schauspieler wieder mit reinzuholen. Und dazu kann man vielleicht für alle, die es nicht wissen, sagen, dass der Schauspieler, der diese Rolle gespielt hat, Peter Cushing, ist seit, ja, circa 20 Jahren tot. der lebt einfach nicht mehr und schon wirklich lange nicht mehr. Und man hielt es irgendwie für nötig, ihn in diesen Film reinzuholen. Und das heißt natürlich, dass er komplett animiert ist, Motion Capturing oder was auch immer. Und also man hat einen echten Menschen, aber auf diesen Menschen hat man eben sein CGI-Gesicht draufgelegt. Und im allerersten Moment, wo er vorkommt, habe ich mir gedacht, da sieht man nämlich nur so die Reflexion in der Scheibe und da dachte ich mir, oh, das ist stilvoll, das ist gut gewählt, belasst es dabei. Und dann belassen sie es nicht dabei. Und dann dreht er sich um und man sieht halt einfach sofort Uncanny Valley, man sieht sofort, dass er nicht, dass es kein echter Mensch ist. Und es wäre dann noch okay gewesen, wenn es dann so eine Szene gewesen wäre oder ein kurzer Moment oder er ein, zwei Sätze sagt. Das Problem ist einfach, er hat halt locker 3 oder 4 Szenen in diesem Film und hat richtig Dialoge mit anderen echten Menschen. Und das hat mich jedes Mal aus diesem Film rausgeworfen, weil du halt jedes Mal in dieses Gesicht guckst und natürlich mit jeder Szene, die du mehr siehst, noch mehr Fehler findest, noch mehr Punkte, wo es eben noch nicht so ganz funktioniert. Es ist gut gemacht, es ist absolut. Es ist auf dem Stand, was man heute an Motion Capturing machen kann, wenn man einen echten Menschen animiert. Das macht man halt auch normalerweise nicht. Alles, was wir bis jetzt gesehen haben, waren eben Kreaturen, die vielleicht etwas menschlich wirkten, aber keine echten Menschen waren. Also so wie Gollum zum Beispiel oder eben auch Caesar aus Planet der Affen oder meinetwegen der Drache Smaug. Also all das sind ja Motion Capturing Figuren und Performances. Aber es sind Wesen, es sind Kreaturen, es sind keine echten Menschen. Und hier sieht man ganz klar noch die Limits und die Grenzen von dem, was wir heute tun können. Und das war keine gute Idee, meiner Meinung nach, das zu machen. Und ich muss auch sagen, ich bin sonst da nicht sehr zimperlich oder sowas, aber ich fand es hier auch etwas unangemessen. Dieser Schauspieler ist ja 20 Jahren tot. Ich verstehe nicht den Sinn, dass man das nicht so lassen kann. Also ich finde es auch einfach ein bisschen bizarr, Schauspieler wieder zu beleben und wer weiß, wie oft die das dann noch machen, wenn die das jetzt hier machen. Vielleicht haben wir in 15 Jahren noch Star Wars Filme und da kommen dann immer noch Schauspieler vor, die lange tot sind. Also eben, wer weiß, was wenn der Schauspieler der Luke Skywalker, Mark Hamill, wenn der mal stirbt und dann kriegen wir in 30 Jahren trotzdem immer noch Filme, wo er vorkommt, weil man ihn einfach animiert. Also es ist faszinierend, was wir heute alles machen können, aber es ist erstens irgendwie, finde ich, moralisch ein bisschen grenzwertig, dass man das tun muss und es funktioniert auch noch nicht so richtig. Also das ist ein Effekt, der auch sehr schlecht altern wird. Ich denke, in schon 5 Jahren wird man Rogue One angucken und wird an den Stellen, wo Grand Moff Tarkin vorkommt, sich denken, oh, ja, das sind Effekte aus 2016, das sieht nicht ganz so gut aus. Wer den Film gesehen hat, weiß natürlich, dass es das Ganze nochmal in dem Film vorkommt, und zwar mit der Figur von Leia, die am Ende vorkommt. Und da fand ich es in Ordnung. Und warum? Weil es nur 5 bis 10 Sekunden sind. Sie sagt nur ein einziges Wort, dreht sich einmal zur Kamera, bewegt sich auch dabei nicht wirklich, also wirklich nur einen Schwenk und das war's. Und dann, und das ging dann. Natürlich merkt man auch da, dass es nicht wirklich sie ist, aber das war gut genug und das war, wo ich gesagt habe, okay, das ist nett, das ist cool, das da einzubauen, aber eben, es ist nur ein kleines Cameo, es ist nicht eine richtige Rolle, die interagiert mit anderen Menschen in dem Sinne. Und dabei hätte man das bei Tarkin auch belassen können. Ich verstehe, dass man diese Figur hier drin haben wollte. Es ist eben eine Figur, die sehr essentiell wichtig ist für die Geschichte des Todessterns und des Imperiums. Und man hat ja auch schon bei Episode 3 damals Tarkin mit reingepackt. Das wissen die, vielleicht erinnern sich die wenigsten daran. Aber auch da gab es am Schluss, ganz am Ende vom Film, eine Szene, wo der Imperator mit Darth Vader auf einem Sternzerstörer steht und aus dem Fenster blickt und guckt auf den halbgebauten Todesstern. Und Tarkin tritt an sie heran, kurz, und sagt irgendwas, wir hören es nicht wirklich, und geht wieder weg. Und man kann jetzt sagen, was man will gegen George Lucas, aber selbst George Lucas hat damals gewusst, es ist schlauer, das Ganze auch nicht aus der Nähe zu zeigen. Das war ein Wide Shot, wir waren weit weg von den Figuren, wir haben aus der Ferne erkannt, ach, das soll Tarkin sein, okay, und dann ist er weggegangen. Weil das damals aus der Aufnahme, das würde heute so schlecht aussehen und so schlimm. Und auch das hat man dezent gewählt, und eben in der Form sehe ich auch die Cameos ein, da kann man meinetwegen auch viel Schauspieler wiederbeleben in ihren Rollen, aber man kann nicht einfach sagen, der ist jetzt 20 Jahre tot und jetzt geben wir ihm einfach, keine Ahnung, 3-4 Seiten Dialog und lassen den da komplett vor sich hinspielen. Also, nee, das hat nicht funktioniert, das hat mich auch immer aus dem Film rausgebracht und das war auch wirklich nicht nötig. Naja, das ist eigentlich der große Kritikpunkt, den ich ansonsten nicht ansprechen konnte, was die negativen Dinge angeht. Einen positiven Aspekt will ich natürlich bei den Spoiler-Sachen auch noch ansprechen, und das ist Darth Vader, und zwar in seiner letzten Szene. Manche sagen, okay, das ist zu viel Fanservice, man hat hier zu sehr versucht, den Fans irgendwie Genüge zu tun, finde ich nicht, weil wenn man das dann so sieht, dann darf man einfach in Star Wars gar nichts mehr zeigen, was früher schon mal da war, und dann müsste man konsequent sein und sagen, okay, dann gibt es auch keine Sturmtruppler mehr, es gibt keine Laserschwerter mehr, keine Blaster, wir machen komplett was anderes. Das ist ja Blödsinn. Es gibt ja Dinge, die gehören zu diesem Universum dazu, und vor allem, wenn ich meine Geschichte zu einem Zeitpunkt setze, wo diese Dinge ganz natürlich, auf ganz natürliche Art und Weise auftauchen. Ich finde es auch nicht gut, wenn ich in Episode 1 irgendwie massive Anspielungen auf die Persönlichkeit des Darth Vader bekomme bei einem kleinen Jungen. Das ist dann irgendwie übertrieben, weil ich sage, hey, Entschuldigung, wir sind irgendwie, das spielt 20 Jahre in der Zukunft. Wie soll denn das jetzt bitte gehen? Das ist auch das, warum ich die Serie Clone Wars nie so gut fand und das auch nie wirklich geguckt habe, weil ich das immer blöd fand, dass man zu sehr dieses Foreshadowing mit reinnimmt. Aber dieser Film spielt wirklich direkt vor Episode 4, also wirklich Episode 3,85 könnte man sagen, ist das hier. Und deswegen ist es vielleicht natürlich, dass Darth Vader in dieser Handlung vorkommt. Und Darth Vader wäre natürlich auch die Lösung gewesen, Grand Moff Tarkin ein bisschen aus diesem Film rauszunehmen und einfach zu sagen, die Szenen, die der hat, geben wir einfach an Vader ab, weil Vader ist eben, das ist kein konkreter Mensch, der dahinter steht. Die Synchronstimme, die er hat, James Earl Jones, die lebt noch, die hat ihn auch gesprochen in diesem Fall. Und die kann das ja ersetzen und wir haben kein konkretes Gesicht, was wir in dem Fall und zu dem Zeitpunkt dieses Films damit verbinden. Es ist einfach ein Mann in einem schwarzen Kostüm. Also das war halt auch so unverständlich. Aber, um bei den positiven Sachen doch nochmal zu bleiben, Darth Vader wird sehr wenig in diesem Film hergenommen. Er hätte natürlich mehr Szenen haben können und jeder Fan wünscht sich das. Aber ich finde trotzdem, dass Gareth Edwards ihn sehr effektiv hergenommen hat, vor allem in seiner letzten Szene. Denn er hat Darth Vader wieder gruselig gemacht. Und das finde ich, das vergisst man vielleicht ein bisschen, das ist schon ein großer Kritikpunkt an den Prequels, an Episode 1 bis 3, dass man Darth Vader einfach blöd gemacht hat. Und also George Lucas hat einfach durch die Besetzung dieser Figur, durch Hayden Christensen und durch die schrecklichen Dialoge, die er ihm gegeben hat, das Mystifizierende an Darth Vader und das Bedrohliche und das Gruselige weggenommen. Und das hat Gareth Edwards wiederhergestellt mit diesem Film, finde ich. Das muss man wirklich mal zu würdigen wissen. Für mich ist es schon so, dass wenn ich jetzt die alten Teile sehe, leider immer mal wieder zwischendurch den Moment habe und mir denke, hinter dieser schwarzen Maske muss ich mir jetzt diesen weinerlichen Kerl vorstellen, der irgendwie echt ein Problem mit Sand hat, weil Sand so, ja, so irritierend ist und überall hinkommt und das ist schon ein bisschen störend. Und jetzt hat man diesen Zwischenteil, der einem sagt, hey, so wolltet ihr Darth Vader in Erinnerung behalten und so behaltet ihr ihn jetzt auch in Erinnerung. Und diese letzte Szene, wo er durch diesen Rebellenkreuzer läuft und die Leute auseinandernimmt, großartig. Sie inszenieren Darth Vader wirklich wie einen Horrorbösewicht, also auch mit dieser Dunkelheit und mit diesem, eben dann plötzlich wird die Kamera auch mal wackelig, da finde ich, passt es aber super, weil man eben die Kontrolle verliert und auch diese Rebellen überhaupt keinen Überblick mehr haben und nicht wissen, was sie tun sollen. Es wirkt alles sehr panisch und das finde ich sehr, sehr effektiv und sehr, sehr gut gelöst. Der Film hat natürlich am Schluss ein ganz schönes Problem mit der Geschwindigkeit, dass man am Schluss wird es ganz schön heftig, also so die letzten 5 Minuten passieren irgendwie 12 verschiedene Sachen auf einmal, aber unterm Strich ist die letzte halbe Stunde dieses Films sehr, sehr gut, es ist gute Action, es ist spannend, es ist sogar auch emotional, obwohl man mit diesen Figuren nicht die größte Verbindung aufbauen konnte mit den Helden, aber trotz allem haben sie es sehr schön inszeniert und eben auch die Dinge, die aus dem Star Wars-Universum bekannt sind, toll hergenommen, inszeniert und nicht irgendwie platt ausgeschlachtet oder so. Also man hätte Darth Vader hier auch deutlich schlechter verwenden können und ich finde, man hat diese Figur sehr effektiv benutzt und auch den Rest eigentlich. Also so viel auch zu den positiven Dingen, was man noch an Spoilern sagen kann. Ansonsten, ja, bleibt eigentlich nicht viel. Und damit, ja, bis zum nächsten Toffhofer Podcast, wahrscheinlich im neuen Jahr erst. Dann gibt es natürlich auch einen Rückblick, was in dem Jahr so alles Gutes und auch Schlechtes lief. Soweit ich das natürlich gesehen habe, jeder, der diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich natürlich viele Sachen nicht gesehen habe, wo ich von Anfang an wusste, die werde ich scheiße finden, die gucke ich mir gar nicht erst an. Deswegen wird es natürlich keinen Podcast-Rückblick auch dieses Jahr wieder geben, wo ich davon rede, wie schlecht Independence Day 2 war, weil ich gucke mir das gar nicht erst an. Aber in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. The Topher Offer.